Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Nee, mach mal. So, ab geht Thema. Gut. So, jetzt darfst du anfangen, weil ich habe die Aufnahme gestartet. Ich bin dann mal so frei und übernehme die Abendleitung. Begrüße alle zur Sitzung der GÖAA am 15.10.2013. Auch die Frau Meier ist inzwischen da. Hallo, Frau Meier. Ich höre nur so rein. Ja, mach du mal. Kannst dich bei Gäste aufschreiben. Wir haben sogar ein Pad. Gut. Das erste wäre dann, dass wir die Tagesordnung, die allerdings sehr kurz ist und vom letzten Mal übernommen, einfach bestätigen. Möchte irgendetwas gegen die Tagesordnung was sagen? Habt ihr noch Sachen, die unheimlich wichtig sind? Klingt jetzt auch nicht so. Ich überlege gerade, das war jetzt nichts Landesweites. Wir hatten ja so ein bisschen an der PM hier für Heinsberg bezüglich Garzweiler gearbeitet. Aber da steht ja sowieso schon so ein bisschen drin, Garzweiler. Auch bei der Fraktion. Ich überlege gerade, müssen wir darüber reden? Können wir oder sonstiges oder so? Oder einfach jetzt gleich darüber nicht, reden? Ob da vielleicht von anderen Redebedarf bestand, weil ja die AGÖ ja so ein bisschen mitgearbeitet hatte. Sollten wir unter PMs mit aufnehmen. Der Raum füllt sich. Ich wollte gerade nochmal das Pad verlinken, das klappt irgendwie nicht. Mach ich gleich. Okay. Gut, denke ich, können wir mit der Tagesordnung arbeiten. Genehmigung des letzten Protokolls, das übliche. Ich habe mal reingeschaut, ich war ja letztes Mal nicht da. Fand jetzt nichts überraschend. Hat irgendwer, der letztes Mal da war, da noch was zu sagen? Können wir es dann genehmigen? Ach, das ist immer so schön. Hat irgendwie das Gefühl, man redet mit der Wand. Ja. Schweigende Zustimmung. Alles klar. Dann ist das Protokoll genehmigt. Mitgliederzugänge, Abgänge. Möchte jemand neu hier reinkommen? Alle, die heute nicht da sind, sind abgängig. Genau. Alle, die jetzt nicht entschuldigt sind. Nee, aber wir könnten den Kai Agoa unter Abgänge schreiben. Aber der ist auch schon... Den hatten wir schon vor zwei oder drei Sitzungen drin, dass der nicht mehr mitmacht. Oh, wunderbar, alles klar. Das ist doch gar nicht so lang. Na gut. Okay. Aber er hat sich hier verabschiedet und dementsprechend ist er dann an dem Tag auch ausgetragen worden. Alles klar. Dann haben wir den Bericht aus der Fraktion gerade bekommen. Der Ingo hat das gerade reingestellt. Die nächste Plenarsitzung. Er hatte auch heute geblockt, wir darüber debattieren wir in diesen Tagen. Hab da auch mal drüber geschaut, das ist ganz spannend, sollte mal jeder mal reingeschaut haben. Ihr habt auch schon auf der Mailingliste, glaube ich, alle gelesen, dass der DFK einen kleinen Erfolg hatte, in dem Rot-Grün seinen Antrag bis auf zwei Worte exakt kopiert hat. Ist auch ein Antrag aus dem Open-Antrag-Bereich. Also da funktioniert was, das find ich sehr schön. Und ich fand auch die Idee, die der Bernter hatte, wie man das schön noch streuen kann, sehr gut. Leider ist der Bernd gerade nicht da. Ich hätte das Lob gar nicht so richtig mit. Möchte keiner was dazu sagen? Freut euch wenigstens. Yay. Ja, wunderbar. Ich habe heute teilweise die Fraktionssitzung mitgehört und das lief heute auch sehr, sehr gut. Und einen Punkt, den mache ich nachher unter Sonstiges, was Katascha da beigetragen hat, weil das morgen auch in der BUFO-Sitzung dann nochmal Thema ist, aber wie gesagt, unter Sonstiges gleich. Gut, dann die aktuelle Stunde zur Zukunft des Braunkohletagebaus Garzweiler 2. Und das können wir, ja, kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen, Christoph, was du jetzt mitbekommen hast? Ja, kann ich machen. Das spielt ja zu, ich glaube, 90% sich bei uns im Kreis Heinsberg ab, vielleicht als Background für die, die das nicht so auf dem Schirm haben. Durch den Braunkohletagebau müssen in den nächsten Jahren noch ungefähr 5000 Leute umgesiedelt werden, weil die Dörfer abgebaggert werden. Deshalb sind auch hier schon einige Geisterdörfer bei uns in der Umgebung. Mitte der letzten Woche ist das nochmal hochgekommen, weil wohl ein RWE-Insider der Presse halt gesteckt hat, dass es Überlegungen gibt, vorzeitig dicht zu machen. Also nicht wie eigentlich geplant 2040 so ungefähr, sondern schon 2018. Und das hat dann so ein bisschen auch landesweit eigentlich in der Presse für Aufregung gesorgt. Wir haben dazu dann, ich glaube Freitag, Samstag eine PM geplant, die auch Samstagabend rausgegangen ist. Und ja, jetzt kommt halt dieser, also ich habe die PM auch da nochmal verlinkt im Pad. Und von der Fraktion kommt jetzt eben, kam der Antrag auf eine Aktuelle Stunde. Das ist dann zum Glück so ein bisschen parallel gelaufen, sodass wir das schon in der unserer PM auch ankündigen konnte und das dann auch bei uns im Lokalteil die RP ab, also nicht die PM abgedruckt hat, aber zumindest, dass die Piraten eine Aktuelle Stunde da beantragt haben im Landtag. Das ist gut. Also da habt ihr dann wenigstens bei euch im Bereich ein bisschen Rückenwind. Das ist doch mal schön. Auch wenn das Thema nicht so. Ja, wobei, also wenn das wirklich ja verkürzt würde und ein paar Leute weniger aus ihren Häusern raus müssen, wäre ja auch schön. Ja, das wäre natürlich gut. Hat noch jemand was zum Bericht aus der Fraktion? Björn vielleicht so als Mitarbeiter der Fraktion? Dann halt nicht. Gut. Gehen wir einen Schritt weiter. Da steht Dinge aus dem Tracker. Ich habe einen Tracker-Zugang. Ich schaue da immer mal wieder rein. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier irgendwas finde und so weiter. Ich muss mal so eine Tracker-Schule mitmachen. Bar. aber da gab es jetzt eine Anfrage, die habe ich dann auch mal ins Pad reingestellt, reingeschrieben, dass es die gab. Da wollte nämlich jemand eine Dokumentation machen und in dieser Dokumentation jemanden von uns, der davon Ahnung hat. Da ging es jetzt halt um die Frage, wer könnte da als Ansprechpartner genannt werden. Daraufhin kam im Vorstand dann die Idee auf, den Jens zu fragen oder den Udo Vetter, also Jens Seipenbusch oder Udo Vetter. Ich fand das jetzt nicht so prickelnd, dass wir da gar nicht gefragt wurden, weil eigentlich ist das ja auch Sache der ÖA. Ja, und dann haben sich das auf die Mailingliste geschrieben und da gab es ja heute einiges an Antworten und auch die sehr gute Idee meiner Meinung nach, das den Achim zu fragen, also Acepoint. Ich weiß jetzt aber nicht, wie es weitergeht. Also da auch keiner vom Vorstand, Maya ist da. Weißt du irgendwas? Du weißt nichts, ne? Nee, das hatten da Sasa und Paki hatten sich darüber ausgetauscht und ich habe mich da nicht eingemischt, weil die beiden sind ja auch AGÖAler und ich mische mich dann da nicht ein. Ja. Also wie ist das denn eigentlich? Haben wir denn nicht auch noch irgendwie einen AK-Datenschutz oder sowas? Oder der sich irgendwie mit dem Prism-Bereich auskennt? Wer weiß das denn? Das weiß doch sicherlich jemand. Korax, du weißt das auch sicherlich. Datenschutz? Weiß ich nicht. Da müsstest du den Markus von Kreller fragen. Aber ich glaube nicht, dass Prism deren, dass die da mehr oder weniger wissen als viele andere. Ja, also die Idee ist halt immer die Frage, wen schicken wir bei sowas vor? Ich finde auch immer noch die Idee nicht schlecht, den Grumpy zu fragen, weil der wohl in der Fraktion der ist, der sich da am meisten drum kümmert. Denn wir haben jetzt keine Bundestagskandidaten mehr, die man irgendwie promoten muss. Also wäre es jetzt eben wieder in der Pflicht sozusagen für die Fraktion. Ja, um das kurz zu machen, die Diskussion, ich habe tatsächlich den Achim vergessen, ich habe ja gestern Nacht da drauf geschrieben, zwischen Udo Vetter und Jens Seipenbusch halte ich den Jens für wesentlich geeigneter, wesentlich. Dann habe ich den Grumpy auch vorgeschlagen, der hat da auch Ahnung von. Und dann kam natürlich Achim. Wenn wir Achim kriegen könnten, der hat sich damit ausführlichst beschäftigt, von allen möglichen Seiten. Und ich glaube, das dürfte der Topmann sein. Ich würde jetzt prinzipiell gerne ins Protokoll schreiben, dass wir das vorschlagen. Hat da irgendwer was gegen? Möchte irgendjemand noch jemand anders vorschlagen? Nicht so viele immer gleichzeitig. Ja, das waren jetzt ja schon die Einschlägigen, von daher denke ich mal, ist das schon gut. Ja, gut. Ja, ich halte mich da zurück. Ich kann zu der Fachkompetenz der Leute nicht genug sagen. Also ich habe jetzt reingeschrieben, unser Vorschlag, erst Acepoint fragen, dann Grumpy. Ich glaube, das ist in der gebotenen Kürze verständlich. Müssen wir zuschreiben, wer das macht, die anzufragen. Das Problem ist halt, dass sich Paki und Sasa da irgendwie schon geeinigt hatten. Und ich möchte das jetzt nicht an denen vorbei machen. Also das ist jetzt schwierig. Dann schicken wir einfach eine Mail an die beiden und trotzdem müssen wir überlegen, wer das macht. Du machst du das, mach ich das, wer macht das? Ja, kann ich machen. Ich schreibe es auf der Mailingliste, das lesen ja alle. Ja, dann haben wir die Sache mit Tönisforst. Haben wir dort oder in Krefeld oder so irgendwo in der Nähe jemanden aktiv? Denn dort wird eine Seniorenzeitschrift angefragt, ob das jemand von uns machen könnte, schreiben würde. Alternativ, wenn wir von dort keinen haben, dann könnte man ja unter Umständen Küppi mal fragen, weil der ist ja in der ganzen Geschichte auch drin, alleine schon mal aufgrund seiner Presse, seiner Bundesbeauftragung Sozialpolitik. Ja, das ist prinzipiell richtig. Aber wäre schon halt schön, wenn man jemand Lokales hätte. Wenn wir dort keinen Fort haben, deshalb war ich ja. Ja. Warum Krefeld ist gerade keiner? Ja, wie verbleiben wir da? Haben wir da schon was über die, gehört hat niemand schon über die Infoliste oder so? Nein. Oder über die NRW-Liste überhaupt? Nein. Aber es gibt doch irgendein, also, wir machen es einfach so. Ich, recherchiere, ob ich jemanden finde aus Krefeld oder Umgebung. Also aus Tönisforst oder Umgebung, ist andersrum. Und ansonsten frage ich Küppi. Gut, das wäre der Tracker gewesen. Dann wäre es jetzt bei den Terminen. Da wäre als erstes der LPT am Wochenende. Pressemappe ist fertig. Pressebetreuung wird am Donnerstag nochmal ein Mumble sein, der das nochmal organisiert. Wobei hier steht jetzt noch das letzte Termin. Ich aktualisiere den mal, weil es wird auch diesen Donnerstag vor der Vorstandssitzung das stattfinden. Ja, okay. Ja, ich bin auch am Samstag da, aber nur am Samstag. Ja, ich bin ja auch da für die Presseakkreditierung. Ich hatte das neulich, glaube ich, auf der Liste schon mal geschrieben. Ich werde beide Tage auch da sein, kann da auch gerne helfen. Also WDR Hörfunk hat sich schon angemeldet mit Übertragungswagen. Ja. Ich habe dich mal dazu geschrieben, Christoph. Und das war's dann noch schon. Hallo, Vako. Ahoi. Das Pad der Besprechung vom 10.10. habe ich jetzt auch in Zeile 114 reingesetzt. Da könnt ihr euch das anschauen, was da an Themen durchgegangen worden ist und wer sich bisher gemeldet hat. Mhm. Habt ihr ein Pad für heute? Mhm. 422. Kommt auch gleich. Dankeschön. Ja. Gut. Da ist eigentlich alles schon geregelt. Hat irgendwer was Spezielles zu besprechen zum LPT? Wir können auch die PM nochmal sprechen vom LPT, beziehungsweise die kommt eh später. Die steht dann bei Team PM ja. Elektorat. Ja, ich hätte da einen kleinen Punkt, und zwar zu dieser Krypto-Geschichte. Yes. Da sollte doch sowas stattfinden mit Schlüsseltausch oder so. Key-Signing-Party hier. Genau, und ich hatte da angeregt, das einfach nochmal als extra PM rauszuschießen. Frage in die Runde, wie seht ihr das denn so? Du willst eine extra PM rausschießen für eine Sache, die, wo wir nicht wissen, um welchen Uhrzeit sie stattfindet? Was soll das, Leute? Ja, genau, deshalb wollte ich es jetzt mal ansprechen. Vielleicht weiß ja jemand aus dieser Runde einfach ein bisschen mehr. Statt so Punkte. Also der Stand der Dinge war, dass die LPT-Orga gesagt hat, sie weiß davon nichts, sie hat damit nichts zu tun. Und wenn wir das in eine PM reinschreiben, dann müssen wir das auch selber organisieren. Alles klar, damit ist die Sache dann gestorben von meiner Seite aus. Genau. Ja, für eine eigene PM hat es auch nicht genug Nachrichtenwert, wenn wir das untereinander auf unserem Parteitag machen, denke ich. Wenn wir das jetzt irgendwann mal in großem Stil für Bürger anbieten oder auf dem BPT oder so, kann man ja drüber nachdenken, aber da jetzt noch was rauszuhauen, bringt es nicht, denke ich. Naja, wenn, dann muss es auch gut aussehen, ne? Und wenn da nichts klar ist, kann man es vergessen. Könnt ihr euch das denn, ich habe da wenig Ahnung von, können wir das nicht mal notieren für Bochum dann? Schreibt mal was ins Pad. Also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wollte der Pyratonym das machen aus meinem Nervkreis. Ja, da geht es aber um die Key-Signing-Geschichte, die irgendwann mittags stattfinden wird, wenn die Versammlung unterbrochen ist. So, ein Satz in Zeile 189, da könnt ihr das gerne ergänzen. Okay. Sicher, dass es Pyratonym war? Ja. Der ist gerade unten in Mordor, also Rhein-Erft-Kreis. Könnte jemand vielleicht hochholen? Oder soll ich ihn eben hochholen? Oder? Ich gehe mal runter. Das ist super, danke. Jo, gibt's denn dann noch Sachen zum LPT? Sonst bitte alle, die kommen wollen, auch weiter sagen von der ÖA. Am Donnerstag halt nochmal 19.30 Uhr Besprechung im Vorstandskanal vor der Vorstandssitzung. Ihr habt jetzt so noch keine weitere Einteilung gemacht, was den LPT angeht, oder? Ja, also es ist das, was in dem Pad vom 10.10. drin steht. Das ist Stand der Dinge. Okay. Ja, auf dem Treffen Donnerstag waren noch kaum Leute da. Also ja, war eine kurze Geschichte. Hallo. Ja, es waren schon die Entscheidenden, die jetzt auch schon zugesagt hatten, waren überwiegend da gewesen. Inter hat jetzt nicht so viele, ist aber auch, glaube ich, nicht das Problem, weil auch die Presse uns sicherlich nicht überrennen wird, sondern wenn wir da mit 5, 6 Leuten insgesamt da sind, dann können wir das gut stemmen. Wenn ein paar mehr kommen, ist umso besser. So, der Piratonym ist jetzt da. Key Signing, hattest du davon jetzt Ahnung? Ja, ich habe das hauptsächlich organisiert. Gut, dann erzähl doch mal eben, wie das denn jetzt funktionieren soll. Also, damit man PGP benutzen kann, braucht man ja ein Schlüsselpaar. Aber irgendwie muss man ja auch feststellen können, ob ein Schlüsselpaar zu einer bestimmten Person gehört. Und grob gesagt macht man das halt mit den Unterschriften, indem Leute gegenseitig ihre Schlüssel signieren und sich das so über ein Netzwerk hinterher überprüfen lässt. Und damit man sowas nicht immer mit irgendwelchen Einzeltreffen zwischen wenigen Personen machen muss, die sich dann irgendwelche Zettel übergeben, kann man das auch auf Keysigning-Partys machen, wo das dann halt etwas organisierter und schneller geht, mit vielen Leuten mehr. Und das soll jetzt am LPT auch funktionieren? Ja. Und wie ist es jetzt mit Zeit und Ort? Also ich meine, Ort ist klar, irgendwie Halle, aber... Zeit hatten wir gesagt, Moment... Ja, da hatten wir gesagt, wenn es eine Pause gibt am ersten Tag, dann da, ansonsten nach Ende der Versammlung. Okay, gut. Bist du da und ansprechbar? Ja. So auch, falls jemand da sich auch noch drüber informieren will und so. Weil ich zum Beispiel habe davon keine Ahnung. Und ja, also wenn da irgendjemand Fragen hat, werde ich die natürlich auch beantworten können. Allerdings muss man sich da schon bis morgen angemeldet haben. Von daher könnte man da nicht einfach spontan hinkommen und sagen, ich mache jetzt auch noch mit. Okay. Wo ist das kommuniziert worden? Da gab es eine Mail. Auf der Wiki-Seite auch. Genau, es gibt einen Eintrag im Wiki und eine Verlinkung auf der LPT-Seite und es gab 2 Mails auf der NRW-Aktiven und eine auf der NRW-Info-Mailingliste. Okay. Wieso braucht man da eine Anmeldung für? Weil vorher aus den Schlüsseln der Leute, die teilnehmen, eine Liste generiert wird, damit nicht jeder selber kleine Zettelchen verteilen muss und man das effizienter überprüfen kann. Ah, okay. Gut. Das ist auch alles soweit auf der Wiki-Seite erklärt. Die poste ich jetzt nochmal kurz. Ja, die hatten wir eigentlich in unserer eigenen PM auch verlinkt, aber vielleicht haben sie nicht alle gelesen. Aber vielen Dank für die Hinweise. Kein Problem. Gut, ja, danke. So. War es das dann schon oder das, ist noch irgendwas? War es eigentlich, glaube ich. Da hat noch jemand was? Nein, dann gehen wir weiter. Dann müssen wir reden. Also der nächste Termin, der hier auf der Liste steht, ist, wir müssen reden im Rhein-Erft-Kreis. Am 3. November. Da machen wir auf jeden Fall eine PM, oder? Ja. Zeitfenster, so ungefähr. Nächste Woche, würde ich sagen. Ja. Mitte nächster Woche, ne? Ja, also im Prinzip im Anschluss an die nächstwöchige ÖA-Sitzung können wir uns da angeben. Mhm. Damit das bis zum Ende der Woche dann auf jeden Fall fertig ist und dann raus kann. Das ist eine ganze Woche Vorlauf und die Leute können darauf hinweisen, wenn sie das wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da sogar der eine oder andere Journalist Lust hat, vorbeizukommen. Ja, also es haben sich relativ illustre Persönlichkeiten angemeldet, also die der Presse auch bekannt sind. Ja, und es läuft auf Twitter mittlerweile auch bundesweit. Ich habe letztens Tweets vom KV Frankfurt gesehen, die das angekündigt haben. Und also von daher wird das sehr gut wahrgenommen bisher. Weil der Superkontakte auch gerade hier reingeschaut hat. Hallo Bernd. Ich grüße euch alle, ihr süßen Mäuse. Das ist zu gut gelaunt. wie ist das? Macht ihr noch irgendwie selber irgendwas Pressemäßiges oder eine örtliche PM oder sowas? Weil wir würden dann auch noch eine PM machen nächste Woche. Also wir haben zumindest geplant, dass wir hier bei der Gelegenheit unsere Redaktionsbesuche bei der örtlichen Journalie dann bei der Gelegenheit auch gleich machen, ja. Gut. Also zumindest mal örtlich wollen wir hier die Presse noch informieren und instrumentalisieren. Mhm. Also wir wollen auf jeden Fall nächste Woche eine PM schreiben dazu. Es wäre da irgendwie auch hilfreich, wenn ihr da mitmachen würdet. So. Du, sag mir, was du brauchst, gar kein Problem. Ja. Super Kontakt, bist du auf der Mailingliste von der AGÖA? Nee, ne? Boah, im Zweifel, nee. Ich mach das immer über dieses Forum da. Okay, dann würdest du das ja mitkriegen, wenn wir da ein Pad aufmachen und gemeinsam dran rumschreiben. Aber ich würde mal einen Hut aufziehen, euch, also dich und den Janis, dann nochmal per E-Mail zu kontaktieren, wenn das ansteht. Irgendwie hatten wir jetzt, glaube ich, gesagt, nächste Woche nach der Sitzung. Also ja. Mittwoch. Kein Problem. Kannst du also mich nochmal antwittern? Ich twitter dich an. Sie hat doch kein Twitter. Ich glaube, der Bernd Thüring wollte das auch für die Webseite haben, weil da haben sich ja, soweit ich das weiß, auch mehrere Leute aus anderen Bundesländern angekündigt. Und dann wäre das für ihn vielleicht auch interessant, um das auf die Bundeswebseite zu klatschen. Ja. Sagt mir, was ihr braucht. Ihr kriegt alles, was wir haben. Kein Problem. Ja, also immerhin ist ein Chronogramm dabei und wen haben wir noch? Inside weiter X. Weg. Inside X ist dabei, Fukami ist dabei. Müsste ich jetzt mal selber nochmal kramen in meinem Gedächtnis. Düsenberg aus Rheinland-Pfalz. Düsenberg, genau, Düsi habe ich und den Caro aus Sachsen wollte auch kommen, auch wenn sie, ich weiß nicht, ob die einen Slot hat. Ja. Also es sind schon einige auch der namhaften Leute, ja. Also wir sind auch noch nicht zu Ende mit unseren quasi persönlichen Einladungen. Also die persönliche Ansprache von und an diverse Leute, die geht natürlich auch weiter, ne? Der Wutz hat gerade im Kanal im Chat geschrieben und was ist der Newswert an der Veranstaltung. Nun gut, also dass wir uns ernsthaft damit beschäftigen, mit unseren nicht so unglaublich guten Wahlergebnissen und so, und dass wir überlegen, wie es weitergehen soll, ist ja vielleicht schon für die Presse auch nicht völlig uninteressant. Also auch ganz speziell dann, wenn noch irgendwer an uns Interesse hat. Ich bin mir da nicht sicher, aber wer weiß. Also wenn es bei uns zur Sache geht, dann ist die Presse doch immer sehr hellhörig. Achso, ja. Ophelia macht eine Themenpartin bei der Veranstaltung. Ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Die ist aber noch nicht eingetragen als Teilnehmerin, oder? Doch, aber schon vor 2-3 Wochen oder so. Ja, hatte ich auch schon gesehen, als Themenpartin zumindest. Ja, ich sehe sie nicht auf der Liste. Also wenn man das in der Pressemitteilung unterbringt, da ist aber direkt die ganze Dorfpresse da, oder? Die Dorfpresse kennt sie natürlich nicht, aber es kommt dann eher überregionale Presse, die sie kennt. Ja. Also auch an Mirko bei der Gelegenheit. Warte doch einfach mal die Veranstaltung an. Dann gucken wir mal, ob es ein Ergebnis gibt und wenn ja, welches. So, und dann kann man sich immer noch darüber unterhalten, ob das jetzt sinnvoll war, sowas zu machen oder nicht. Ansonsten sind solche Dinge im Vornherein relativ witzlos. Ich hätte da jetzt noch zwei Sachen kurz angemerkt, gerne. Das eine, wir hatten mal vor ein paar Wochen überlegt, ob wir im Rahmen dieses Treffens noch ein AGÖA-Treffen einschieben. Ich glaube, das hat sich mittlerweile erledigt, oder? Ja. Heute kam doch der Wunsch wieder auf, könnte man das nicht verbinden? Ja, ich sehe jetzt da einige involviert, die vielleicht dann an dem Treffen gerne teilnehmen wollen würden. Ich denke, wir werden auch über Presse reden müssen. Also von daher, das trifft sich sowieso ganz gut. Das gehört ja in diesen Slot-Kommunikation, nehme ich mal an. Und das andere, also sollte da jetzt wahnsinnig Presse sich anmelden, müssten wir als AGÖA da Beistand leisten oder kriegen die Rheinerftler das alleine hin? Bernd? Oh mein Gott. Also nochmal, wir machen ja vorab unsere Besuche in den Redaktionen. Das heißt also, da werden wir die Veranstaltung schon anteasen und werden die Leute auch einladen. Die werden wahrscheinlich bei der Veranstaltung selber weniger mit uns reden wollen, als vielmehr, jetzt muss ich leider dem Mirko da wieder Wasser auf die Mühlen gießen, als vielmehr mit den sogenannten Promi-Piraten wahrscheinlich. Also steht zumindest zu erwarten. Ja, aber ich meine, warum nicht? Also wir geben das gerne auch an euch ab oder nehmen auch gerne eure Hilfe in Anspruch. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ja. Die Sache ist dann eben, dass man dann ein bisschen Betreuung machen muss, indem man zum Beispiel dann jemand hat, der ansprechbar ist, der dann auch die Promi-Piraten mal eben rausholen kann irgendwo oder so. Oder Presseengel. Halt. Presseengel. Ja. Und wenn ihr das noch nicht irgendwie im Plan habt, dann müssen wir halt das irgendwie mit in den Plan nehmen. Also ihr würdet uns damit auf alle Fälle ein bisschen Arbeit und ein bisschen Stress abnehmen. Ja. Das ist willkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wir eine NRW-PM machen, dass die Anfragen vielleicht also von überregionaler Presse ohnehin erstmal an uns gehen, weil sie es so gewohnt sind und nicht direkt an den Rhein-Erft-Kreis. Ja. Ist uns recht. Dann nehmen wir halt unsere Pressepiratenschilder mit, die wir von den LPTs haben und dann ist gut. Ja, ich habe das eingetragen, jetzt Zeile 123. Ja. Ich würde da gern nochmal... Mirko, warum sagst du das nicht laut im TS? Und weil er nicht sprechen kann, weil er durch die Husten und so weiter hat, hat er es am Anfang angekündigt. Genau, so sieht das aus. Er hust uns ruhig was vor. Ich kann dir eine ganz einfache Antwort geben. Wir sind die, die Politik öffentlich machen und es wäre völlig widersinnig, wenn wir eine solche Veranstaltung machen und die hinter geschlossenen Türen machen würden und sagen würden, nee, wir nehmen da keine Presse zu bei. Das stimmt irgendwas nicht. Oder die, die es nur ganz zufällig mitkriegen. Ja. Ich habe ja nur gefragt, weil wie gesagt, ich sehe so richtig den Sinn zwar nicht drin, aber gut, da ist ja überhaupt kein Thema. Vielleicht ergibt sich der Sinn spätestens dann, wenn ich da bin. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, wir lassen ja für den Moment ist das halt so eine Sache. Also ich sehe wirklich keinen Gesinn und vor allen Dingen nur, weil da so ein paar Promi-Piraten rumrennen. Aber egal. Ja, es ist auf jeden Fall eine Nachricht wert, dass wir in NRW eine Veranstaltung machen, wo auch aus anderen Bundesländern die Piraten hinkommen. Damit ist das wirklich eine überregional wirksame Veranstaltung, zumindest schon mal für das Innenverhältnis der Piratenpartei, da Dinge ja auch wieder gestreamt, getwittert und sonst wie werden, geht es eben auch ein bisschen nach außen, zumindest eben dann in die Breite der Parteikommunikation. Und das ist halt eben so eine Art Veranstaltung haben wir ja auch nicht alle paar Tage. Also allein von daher hat es schon einen Newswert. Okay, dann sage ich jetzt fällt mir nämlich gerade ein, also nicht fällt mir gerade ein, weil die Sache ist nämlich folgende, weil haben wir Barcamps etc. pp., werden sie ja genauso eingeladen und es kommt kein Schwein. Und da, wo ja eigentlich das Popcorn ja wieder auf der Straße liegt, was man eigentlich sich nur noch bücken und aufsammeln muss, laden wir sie auch ein. Also bei aller Liebe, das ist so diese Schizophrenie an der ganzen Geschichte. Bei der einen Sache kommen sie nicht, dort werden sie mit Sicherheit zahlreich kommen, weil dort ist ja was zu erwarten, Bildzeitungsqualität und dem, wie gesagt, aus meiner Sicht, ich würde denen nicht noch irgendwas auf den Tisch packen, aber warum nicht, wie gesagt, aber ich würde es nicht tun. Ich erwarte genau das nicht, ich erwarte, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten und was ein paar sehr gute Gespräche haben werden. Also ich erwarte auch keine Bildzeitungsqualität, aber ich meine, es ist ja auch müßig, über die Regeln der Mediengesellschaft oder der Medien zu reden. Waren ja nur meine Bedenken. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht relevant, weil wenn ihr sagt, das ist okay so, dann ist das doch okay. Ich habe doch nur gefragt. Gut. Okay, haben wir noch was zu dem Thema 3. November? Also ich kann nur noch mal alle einladen zu kommen. Es wird jede Menge zu essen geben. Wir haben uns extrem viel Mühe mal wieder gegeben, da eine vernünftige Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen und würden uns wirklich freuen, euch da alle begrüßen zu dürfen. Genau, wenn es was zu essen geht, kommen wir natürlich gerne. Es lohnt sich wegen Kuchen. Gut. Kuchen gibt's, glaube ich. Ich glaube, die Bianca fängt, lass mich lügen, ich glaube, 2 Tage vorher an, das Backen vorher an. Also es wird auch da lang und schmutzig Kuchen geben. Alles klar. Okay. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir haben da einen Vorlesetag. Kann mir mal jemand sagen, was das da soll? Ich weiß es nicht. Brauchen das ist der 15. November, ne? Da steht da einfach nur mal als Info drin, falls Piraten Interesse haben, sich da zu melden. Und können wir darüber weiter überspringen. Okay, wir lesen vor. Kurze Frage an die Runde. Wäre das okay, bei sowas Teile aus der Schatzinsel vorzulesen? Oder kriegt man da Schläge? Nee, du darfst vorlesen, was du möchtest. Weil Piraten lesen Piratengeschichten kommt so ein bisschen besser als Piraten lesen aus ihrem Wahlprogramm vor, ne? Ist auch relativ trockenes, egal. Es geht um Kinder, ne? Richtig. Gut. Okay. So. Dann wäre das nächste Thema die PMs, die vergangenen PMs. Mal kurz das eher unproblematische. K2.2 hat der Christoph um Hilfe gebeten. Wir haben geholfen. Ich glaube, die PM ist ganz gut geworden. Da sagt keiner was dazu, dann ist es wohl so. Dann gab es die Einladung zum LT. Und da gab es Probleme und da sollten wir drüber sprechen. Auf jeden Fall war das nach allem, was ich mitgekriegt habe, die am intensivsten bearbeitete PM, die ich mitbekommen habe. Ich habe da ja auch eine Info drüber rausgegeben, weil mich das wirklich so gewundert hat, weil auf dem Timeslider war die Nummer 7250 Änderungen in dieser PM zu sehen. Oh, ist doch schon was. Ich sag da mal, was mich geärgert hat. Also es hat mich letztendlich nicht wirklich geärgert, dass mehrere Menschen eine PM geschrieben haben, der Meinung waren, dass sie soweit fertig ist, um Lektorat gebeten haben und dann Menschen kamen, die das nicht so gut fanden und es umgeschrieben haben. Was mich wahnsinnig geärgert hat, war, dass ich teilweise das Gefühl hatte, dass Menschen, die da jetzt unbedingt was machen wollten, nicht wirklich informiert waren. Thema Keysigning, dass sich im Pet-Chat darüber aufgeregt worden ist, dass es für dieses Keysigning keinen Termin gibt und dass deswegen keine Nachricht wäre. Ich mehrfach gesagt habe, wir schreiben hier eine PM und wir organisieren nicht den LPT und bitte schau hier auf der Wiki-Seite. Mehr Infos gibt es halt zu jetzigem Zeitpunkt nicht. Das hat mich einfach geärgert und das hat mich so viel Zeit gekostet, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, ich bin raus und habe mich oben weggestrichen. Ich habe euch aber trotzdem alle noch ziemlich lieb, so ist das nicht, aber da an dem Tag war ich echt gefuchst. Ja, ich weiß nicht. Das war auch der Tag, wo ich irgendwie geschafft habe, jedem ans Bein zu pinkeln. Das war super. Ich hatte das Problem mit dieser ersten PM, dass die einfach zu beliebig war, dass wir eigentlich Leute anlocken wollen, dass sie ja kommen soll, nicht, dass die Presse möglichst wegbleiben soll. Möchte da auch nochmal drum bitten, einfach oder ja, weiß ich nicht, wenn man sonst erklären, sagen, dass wir ein bisschen konkret werden, dass wir ein bisschen sagen, worum geht's denn eigentlich auf diesem LPT, dass man bei sowas sich eben genau überlegt, was wollen wir denn mit dieser PM erreichen? Die PM ist dafür da, dass Presse zu uns kommt, also geben wir ihnen ein bisschen Futter. Alles, was eventuell Nachricht sein könnte, muss in diese PM rein. Darum geht's. Deswegen, das war halt, ja, als ich da zum Lektorat reinkam, war da irgendwie nix und war alles irgendwie sehr schwammig. Und das war das, was ich kritisiert habe. Es tut mir auch leid, dass ich da Leuten ans Bein gepinkelt habe. Es gibt keinen mehr, der was sagen will. Gut. Oder doch? Also, was mich... Und was mich wundert, ist da jetzt, dass da zweimal Quellen ist, und zwar unterschiedliche mit denselben Nummern. Ich weiß jetzt nicht, was dann in der PM rausgegangen ist, das hatte ich jetzt nicht so genau mir angeschaut, aber zumindest jetzt in dem Pad ist das etwas irritierend. Ich habe es auch am Ende überhaupt nicht verstanden, weil die, wo ich als Lektor irgendwann gesagt habe, so können wir es raustun, dann nochmal ganz umgeschrieben. Ich war da aber nicht mehr bei. Ich weiß, die war dann irgendwie okay. Nicht groß, aber nicht, ja, okay. Also zwischenzeitlich hatte ich ja mal im Pad gelesen, desaströses Wahlergebnis. Jetzt steht da katastrophales Ergebnis. Finde ich auch nicht so schön. Und was mich halt einfach fuchst, ist, dass da einfach ein falscher Satz drin steht. Zusätzlich wird für alle interessierten Besucher an beiden Tagen die Möglichkeit angeboten, sich über verschlüsselte Kommunikation im Internet zu informieren. Das ist so von niemandem geplant. Wer das dann gerne machen möchte, der soll sich ein Tischchen nehmen und ein Schildchen aufstellen und sich da zwei Tage hinsetzen. Aber das ist im Prinzip eigentlich erstmal eine Falschmeldung. Und das finde ich halt leider ein bisschen traurig. Ja. Das ist auch nicht gut. Ist sie denn schon irgendwo veröffentlicht worden? Ja, die ist schon veröffentlicht und ist auch auf der Piratenpartei NRW-Seite. Ich kann gerade den Link auch posten. Hat sie irgendeine Zeitung oder so schon aufgegriffen? Darüber weiß ich jetzt nichts, aber ich meine, im Request-Tracker gelesen zu haben, dass sich jetzt Presse bereits angemeldet hat. Ich habe es aber nur überflogen. Ja, eben wurde gesagt, dass WDR Hörfunk sich mit dem Übergang angemeldet genau. hat. Genau, ja, das war's. Ja gut, die machen ihren Bericht ja dann vor Ort und haben dann ja noch die Chance, da das korrekt zu schreiben. Ja, also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die Presse danach fragt und sagt, kann ich mich jetzt informieren? Und man dann sagt, ist irgendwie falsch gelaufen. Das Schlimmste ist, wenn dann einer gar keine Ahnung hat, worüber informieren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wäre das Schlimmste. Und wir hoffen einfach mal, dass alle, die da sind, sich dann auch so gut briefen lassen, dass auch alle wissen, was dann tatsächlich vor Ort ist. Ich schicke alle zu Wutze, sage ich jetzt schon mal. Zumal Lieblingswutze, der sich jetzt nicht wehren kann, weil er nicht sprechen kann. Okay, mal weitermachen. Okay. Ich habe mal das von letzter Woche vom Social Media Team rausgenommen, weil die Sitzung war ja vor anderthalb Wochen. Krähennest steht auch nichts. Nebelhorn, möchte da noch irgendwer was zu sagen? Ich nicht und der Wutze kann nicht. Das ist gut. Krähennest, soll ich reinschreiben, dass ich einen DAVO-Podcast mit der Sasa gemacht habe bezüglich AGÖ, dann tue ich das. Schreib's mal rein, ja. Okay. Kompass läuft scheinbar ganz gut, da steht schon was drin zum Thema. Damit es auch in der Aufnahme ist, die Printausgabe hat einen Seitenplan, die Ausgabe 2013-4. Hälfte der Texte sind fertig oder im Entwurf, die andere Hälfte wird noch geschrieben. Im Blog lief diese Tage weiter Wahlkampfaufarbeitung und Analyse, da gibt es Interviews und sowas. Genau. Der Time-Codex war so nett, auch meine Blog-Einträge zu finden. Ich bin ganz stolz. Tja, wirst noch prominent. Ja, genau. Gut. Ja, wer auch noch antworten möchte, der Time Codex freut sich echt über jeden, der seine Fragen beantwortet. Ich habe es auch gemacht, also macht ein bisschen Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, antwortet dann einfach nochmal, wenn ihr Lust habt. Ich finde es auch ein ganz gutes Interview, also so von den Fragen her. Kann man mal machen. Genau, und wer sonst Interesse hat, sich da mit dem Kompass näher zu beschäftigen, jeden Donnerstag, also übermorgen auch mal wieder um 20 Uhr im Mumble, ein bisschen weiter oben, Raumpiratenzeitung ab 20 Uhr. Das wär's dann auch von meiner Seite. Ich hab's nochmal ins Protokoll geschrieben, Time Codex, wenn noch Leute sucht, sei auch erreichbar. Beim Monitoring, Termin, Scouting steht nichts. Und unter dem Bereich Sonstiges steht nur das, was letzte Woche da auch schon stand. Ja, ich habe das mal drin gelassen, weil wir das ja noch nicht vollumfänglich besprochen haben, sondern nur angesprochen haben beim letzten Mal. Vielleicht gibt es ja noch was, was wir diesmal dazu sagen wollen, sonst können wir es auch wieder rauslöschen. Nein, expect du kriegst kein Pad. So. Kann man eben kurz sagen, dass wir noch nicht weitergekommen sind, was schlichtweg am Zeitproblem liegt. Weil das war jetzt zwischen Antragsdienstag und Plenarantrag und ist immer ein bisschen schwierig, weil es mal sehr viel nebenbei zu tun. Daher ist der Stand der Dinge dann noch der von letzter Woche. Wann ist die nächste PolGEF-Treffen? Nächsten Montag oder Dienstag? Wann war das vorgesehen? Wir haben noch keinen Termin rausgehauen. Also ich habe mit Jens auch noch nicht gesprochen. Müssen wir mal gucken. Also besprechen wir am Wochenende und dann schauen wir mal. Okay. Außerdem haben wir ja Gerüchteküche. Also man weiß ja jetzt dann nicht, ob man vielleicht am Montag mit einem ganz anderen Landesvorstand oder wisst ihr schon. Beschreiß es nicht. Wie beschreiß? Ich muss es nicht beschreien. Die Gerüchte geistern auf Twitter durch die Gegend, durch jede zweite Filterbubble, dass irgendwelche Leute einen Misstrauensantrag in den Landesvorstand stellen. Da fange ich jetzt nicht an zu arbeiten, wenn ich nie weiß, wie nächsten Montag die Welt aussieht. Also da bin ich einfach auch Realist. Oh cool, wer denn? Was? Ich bin nicht die Gerüchteküche, ich mache den Ton wieder aus. Ach Björn, bitte. Ich gegen mich selber. Brauchst du Unterstützer? Okay. Wer da noch nicht reinschaut hat, es gibt auch eine Ausschreibung, also ein Pad, in dem die Ausschreibung steht, die für Stellvertretenden und Pressesprecher. Ah, online ist die noch nicht? Ich glaube nicht. Nein, also in dem Vorstandsblog-Seite steht als letztes die Ausschreibung RPT 14.1. Also den Text, den, oder, ja, will jemand dazu noch was sagen oder erklären, dass er es online stellen will oder so? Also Sasa wollte das ja machen, weil sie ist ja zuständiger Vorstand dafür und die Deadline für die Änderungen, die ist ja abgelaufen. Ich habe da relativ intensiv mit Sasa dran gearbeitet und zumindest sind alle Dinge, die ich für sehr wichtig empfunden habe, dann auch mit in Änderungen eingeflossen und dementsprechend müsste sie so eigentlich fertig sein. Ja. Aber ich glaube, der Vorstand wollte da insgesamt auch nochmal drüber schauen. Genau, ich ergänze den X-Pack da, das ist heute nochmal bei uns aufgelaufen, nochmal zur Kenntnis, haben wir zum drüber fliegen im Prinzip. Was? Hat sich dem Ende des heutigen Tages auch quasi erledigt. Ja, ich meine, da der Termin ja irgendwie Anfang November ist, sollte sie natürlich auch wirklich raus, weil den Vorlauf von 2 Wochen sollte man den Leuten schon geben dafür. Wer das nochmal sehen will, im Pad Zeile 193 ist der Link zu dem Pad mit der Ausschreibung. Ich habe mir das mal durchgelesen, habe mir gedacht, ups, gut, Fulltime-Job. Ja, es gab eine Inkonsistenz, die auch nicht so ganz raus ist, aber das ist halt im Endeffekt ja auch sozusagen alles geht, nichts muss, war, dass unten sehr deutlich stand, erste PR-Erfahrungen, Berufsanfänger und oben stand eben strategische und taktische Beratung des LAFO. Ne? Das widerspricht sich natürlich sehr, weil jemand, der nur erste Erfahrungen hat, hat in der Regel erst recht keine Erfahrungen mit strategischer und taktischer Pressearbeit. Aber mal sehen, was dabei rauskommt dann. Na gut. Was ich auf jeden Fall anstoßen wollen würde, Vaco hat ja zuletzt mal was gemailt, da sind wir so ein bisschen drauf eingegangen, auf RML wird immer ganz fleißig drüber geredet, wie schlecht die AG ist oder wessen Beitrag man hätte lesen müssen, um die Situation zu verbessern. Ich fände es ganz gut, wenn wir tatsächlich mal ein Treffen würden. Ein Vorschlag kam ja auch schon ein paar Mal durch den Raum, sei es jetzt RL, weiß ja nicht, wie wir das hinkriegen, oder im Mumble, wo wirklich mal konzentriert drüber gesprochen wird, jeder mitreden kann, der mitreden will und man vielleicht auch mal Nägel mit Köpfen oder so macht. Ja, der Bernd hatte ja ein Wir-Live-Treffen vorgeschlagen. Ich sehe den jetzt hier nicht im Mumble. Er sagte ja aber auch, dass er nicht wisst, ob er das schafft. Also ich finde da eigentlich ein Wir-Live-Treffen fast besser als ein Mumble. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass wir das nicht im Rahmen einer unserer regelmäßigen Sitzungen hinkriegen. Das ist richtig. Ja, ich fände es auch ganz nett, wenn man dann wirklich gezielt zusammenkommt, um was zu bearbeiten. Hier im Mammel ist es immer so, man ist ein sehr großer Haufen Leute, aber immer wenn wir solche Themen bisher angesprochen haben, ja und dann leider auch am Rande, waren es im Prinzip 2 Leute vielleicht, die was dazu gesagt haben, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger und ja, dann stand es in irgendeinem Pad und es passierte wieder nichts. Also, dass man wirklich mit ein bisschen Vorlauf das Ganze ankündigt, sich die Leute darauf vorbereiten, die wollen und man dann auch wirklich weiß, ja, die hier sind, die wollen jetzt auch ja, mit anpacken. Ja, du kannst im Mumble halt nicht sehen, mit was die Leute nebenbei alles beschäftigt sind. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Deswegen, also Real-Life-Treffen fände ich toll. Was denkt ihr, für wann könnte man das anpeilen? Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das dann im November zu machen, irgendwie so Mitte November, weil dann haben wir vielleicht auch schon ein bisschen Klarheit, wer sich meldet für Pressesprecher, stellvertretenden Pressesprecher, weil die Zusammenarbeit ist ja auch dann wichtig und sinnvoll und ich glaube nicht, dass es so viel bringt, wenn sozusagen die AGÖA jetzt vorher schon diese Diskussion führt und Pressesprecher und stellvertretender Pressesprecher, da muss man dann halt so oder so nochmal auch die Diskussionen fortführen dann, ne? Ja, wobei ich ehrlich gesagt nicht erwarte, dass sich jetzt einer melden wird. Also wenn das jetzt in dieser, ich nenne es mal ersten Runde der Ausschreibung nichts wird, sollten wir da auch nicht länger drauf warten. Ich gehe davon aus, solange das ehrenamtlich bleibt, wird das jemand aus unserem Kreis werden oder halt zumindest der Stellvertretende. Also ja, kann man jetzt erstmal abwarten, aber würde ich jetzt nicht als die Voraussetzung ansehen, da mal ein bisschen intensiver drüber zu sprechen. Nee, aber ich denke, wir brauchen so oder so ein bisschen Vorlauf, um den Termin auch so hinzukriegen, dass möglichst viele teilnehmen können. Und was jetzt im Moment an überregionalen Terminen ansteht, ist ja zum Glück nicht ganz so viel. Da ist ja 2.3. Der 3. ist durch die Wir-Wollen-Reden-Veranstaltung schon festgesetzt und Ich habe eine Einladung bekommen bei dieser Berliner Geschichte von einem alten Berliner Freund, den ich seit Jahrzehnten kenne, der eine Paira-Geschichte, ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt, auch so eine Art Pico in Berlin macht. Und der wollte, dass ich am 9. an dem Wochenende rüberkomme nach Berlin. Ich habe das noch nicht endgültig entschieden, ob ich das machen kann oder will. Aber das ist zumindest ein Punkt, der bei mir ansteht im November noch. Also grundsätzlich, wenn wir uns real live treffen, gehe ich davon aus, dass es nicht montags bis freitags stattfindet. Und dann würde ich einen Sonntag im November vorschlagen, wo jetzt kein wir müssen reden und kein Bundesparteitag ist, weil samstags doch die eine oder andere Aufstellungsversammlung, glaube ich, lokal läuft. Dann wäre 17. oder 24. Was wollen wir? Also ich fände 17. Mitte November eigentlich ganz gut. Ja, weil der BPT dann ja auch schon wieder bald ist, dass man da ein bisschen vor, also dass man da nochmal ein freies Wochenende hat. Wer setzt sich den Hut auf? Also einfach wäre es natürlich, das in der Berti zu machen. Die Räumlichkeiten sind da. Ja. Ich würde auch sagen, machen wir in der Berti und ich organisiere gerne mit, Vaco vielleicht gerne auch und dann könnten wir beide dann mal so als Orga-Team eingetragen werden. Sehr gerne. Wie sollen wir das publizieren? Sollen wir auch die Pressesprecher der KVs da nochmal explizit zu mit reinziehen oder soll das? Okay. Also wir machen nicht einen Tag der ÖA, wir machen ein, wenn schon, dann ein Treffen wirklich für die ÖA, für die AG. Und ja, also dass man wirklich jetzt intensiv miteinander reden kann. Das ist, wenn dann jetzt auch noch ganz viele Auswärtige sozusagen dazukommen, dann ist das nicht so sinnvoll. Was ich toll fände, wäre, wenn Ingo dazu käme oder sonst irgendjemand aus dem Fraktionsteam. Ja, gut, also Kommunikation auf jeden Fall über unsere Mailingliste, weil die wird ja auch von allen recht rege genutzt und gelesen und geschrieben. Genau, ich würde halt den Fokus drauf legen, dass es darum gehen soll, wie die ÖA, also die AG in der Zukunft aussehen will. Wer dann mitmachen will, kann ja auch sein, dass noch ein paar auftauchen, die jetzt hier nicht so bei sind, sind gern gesehen, aber eben, wie schon gesagt wurde, dass es ganz gezielt darum geht. Ich fände es natürlich auch cool, wenn vom Vorstand Leute dabei sind, möglichst viel Zeit, möglichst einige Zeit haben, aber mal gucken, wenn da jetzt wieder Gerüchte sind, dass da vielleicht wechselt oder Leute nicht mehr wollen oder so, kann man dann ja gucken, wer danach noch da ist und will. Ja, das wird sich am Wochenende rausstellen. Ja gut, ja, Harald, wir machen das. Wir wissen einige Leute Sachen, die ich nicht weiß, das ist schön. Hat da irgendeiner schon angefangen, was zu schreiben im Pad? Weil ich finde jetzt im Moment nichts. 192. Okay. Sonstiges. Ich glaube, zum Sachen Kickstarting haben wir jetzt alles schon besprochen. Also sonstiges habe ich jetzt nur noch mal reingeschrieben, falls noch etwas spontan kommt. Diese Ideen zum Thema Presseevent, BPT, Keysigning, beziehungsweise LPT müsste das ja eigentlich auch heißen, dann, also nicht BPT, genau, bitte noch eintragen, wenn noch Vorschläge sind jetzt, was wir noch besprechen müssten. Holarius, hast du einen Link dazu von dem, was du da gerade reinschreibst? Das ist heute über die Mailingliste gegangen, über die NRW Aktive. Ah, okay. Ryan Blaze? Nein. Da steht was von dir. Arbeitstreffen, Metropole, bla bla. Also Ruhrgebiet, bla bla halt. Möchtest du uns da noch was zu sagen, weil das hier bei uns im Sonstigen steht? Ja, das steht bei Sonstigen, weil ich prinzipiell davon in Kenntnis setzen möchte, aber ich will nicht, dass das auf irgendwelchen Presseverteilern oder so landet, weil es soll tatsächlich ein Arbeitstreffen sein, aber es geht darum, es ging ja mal vor einiger Zeit auf der AK-Kommunalliste so ein kommunales Grundsatzprogramm rum, was wahrscheinlich viele Raubmord kopieren werden, was ja auch richtig ist. Nur ist ja die Metropole Ruhr, da gibt's ja so Aufkleber und Werbeflyer für, ist ja so ein eigenes Ding. Und da fände ich es eigentlich ziemlich clever, wenn sich die Städte, also die Piraten im Ruhrgebiet, zusammensetzen und eine Veranstaltung machen. Ich habe das schon am Ruhrgebietsstammtisch vorgestellt. Die Sache läuft. Ich wollte es einfach nur mal so anmerken. Es ist keine Pressesache. Es ist nur so, dass ihr wisst, dass es sowas gibt. Wird das auch jetzt so stehen lassen. Danke. So, und ich habe noch reingeschrieben, ein Lob an Radbert, auch wenn er jetzt gerade nicht hier ist, für einen Entwurf für die Fraktion, weil das, was er da heute über die Mailingliste, also über die Aktive geschickt hat, wie man die allgemeine PR der Fraktion deutlich verbessern könnte, fand ich sehr, sehr, sehr kompetent, sehr gut gemacht. Und ich fasse nichts, wo ich widersprechen würde. So. Sag mal, ich finde das nicht. Also ich gehe über Forum und finde das nicht. Wie ist denn die Überschrift? Einige Anregungen zur künftigen Medienarbeit der Piratenfraktion NRW. Okay, ist im Forum nicht sichtbar. Das ist eigenartig. Ist aber über die Liste gegangen. Ich weiß nicht, wer es noch sonst gelesen hat. Was du sagen möchtest. Das kann sein, dass das in einem anderen Thread verschwunden ist. Der Radbert hat scheinbar die Antwortfunktion benutzt und nicht ein neues Topic aufgemacht. Okay. Dann verschwindet das im Forum immer unter einem anderen Topic. Ja. Das heißt dann suchen, alles klar. Ja. Gut. Hat noch jemand zum Thema Sonstiges was? Vermutlich ist es unter Landtag diskutiert Anträge. Ja. Danke. Auch wer was zu Sonstiges? Da keiner was sagt, sag ich jetzt was, nämlich die Sitzung endet um 22.11 Uhr. Danke für eure Anwesenheit. Freuen wir uns auf die nächste Woche. Treffen wir uns wieder. Oder auf dem LPT. Oder auf dem LPT. Tschüss. Raus, raus. Tschüss. Gute Nacht und so weiter. Gute Nacht. Ich bin auch sofort raus. Tschüss. Nein. Ciao. Ist jemand zufällig aus Gelsenkirchen oder Duisburg hier? Kann nicht. Marco, du nimmst mich mit am Wochenende, oder? Kann ich gerne machen. Du wärst dann die Nummer 3 in meinem Auto, damit wäre ich voll. Ich fahre hin und zurück, ne? Sowohl Samstag als auch Sonntag. Perfekt. Mit dabei wollten Uwe und Nixus sein. Ich weiß nicht, bist du am Freitag am Stammtisch? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann würde ich dir eine Mail schicken. Also, oder wir sprechen uns ja auch nochmal am Donnerstag, ne? Genau, weil ich hatte mich ja für die Frühschicht eingetragen. Das heißt, ich würde dann wohl auch relativ früh fahren. Ja, ich habe es schon gesehen, aber wahrscheinlich immer noch einen Vorteil gegenüber der Bahn. Treffpunkt Safrans. Okay. Harald, du zeichnest noch auf? Wie, jetzt weiß ja jeder, was wir am Wochenende machen. Wie peinlich ist das denn? Im Gegensatz zum Rest von uns, die alle nicht auf dem Parteitag sind. Harald, mach mal die Aufzeichnung aus. Und schick sie ans Krähennest, ich schneid sie. Kann der Fulleran nicht irgendwie den Harald rausschmeißen? Soll ich den Harald jetzt hier echt rauskicken? Aber nicht ganz, nur in den anderen Kanal, sonst ist die Aufzeichnung hier hin. Das bereitet mir schon zu viel Sorge. Also wenn du sagst, verschieben tut's und dann fühlst du dich wohler, verschiebe ich ihn gerne. Nein, wie gesagt, ich glaube, er schickt sie eher ans Krähennest und dann kann man dann den Rest ja wegschneiden nach dem offiziellen Ende. Ja, ja, dann liegt es in irgendeiner Schublade. Bei mir zum Beispiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Jetzt merken wir, wer alles was zu verbergen hat und flüchtet. Eigentlich traut sich jetzt niemand mehr was zu sagen. Wir könnten den Harald da auch ganz alleine sitzen lassen. Macht die Aufzeichnung aber recht unspektakulär. Eben. Das ist die Idee an der Sache. Haben wir denn noch jemanden, der sich bereit erklärt hat, das Protokoll ins Wiki zu stellen? Cool, dann mache ich das jetzt. Hat irgendein Bekenner irgendwas in der Art von Das ist Authentizität. Was war jetzt das? Mit so. Der Daniel hat was gesagt mit eingeschaltetem Radio oder Fernseher. Ach scheiße, warum wird das denn rausgehauen? Ach. Aber auch mal gut zu wissen, dass Mumble anscheinend Geräusche abnimmt mit von manchen Dingen. Ich wollte nur wissen, fragen, ob ihr noch irgendwas in Richtung Vorstand hat, was ich vielleicht helfen beantworten kann. Ansonsten wäre ich jetzt auch raus wieder. Wann geht die Ausschreibung raus, sagtest du? Pressesprecher? Ich gehe von morgen aus. Zumindest wirkt das Ding jetzt ein paar Mal hin und her hier bei uns und groß zu meckern gab es auch nichts. Also insofern. Wie wird denn sowas eigentlich nach außen kommuniziert? Also ich meine, dass wir das mitkriegen über eine NRW-Infoliste, okay, aber so nach draußen. Die Infoliste geht nach draußen. Ja, was heißt nach draußen? Im Prinzip, wenn du es verbreiten wollen würdest, müsstest du eine Pressemitteilung machen. Ich glaube auch nicht, dass das immer so, also es ist immer die Ausschreibungen, die wir machen, dass die unbedingt sowieso so weite Kreise ziehen. Ich meine, üblicherweise ging das dann auch über unseren Twitter-Account mal nicht so weit. Ich weiß, über unsere privaten Accounts, aber in einer gewissen Bubble bleibt das so oder so hängen. Keine weiteren Fragen, du bist entlassen. Aber auch nur, weil die Aufzeichnung noch läuft. Dann bleibe ich noch. Dann schweigen wir weiter. Der Daniel könnte die weitere Aufnahme unterbinden, indem er den Aufnehmenden auf taub stellt. Interessant. Was der Daniel alles kann. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.